Gelegentlich entfährt auch einer jüdischen Feder ein Eingeständnis, während es im Allgemeinen entweder verheimlicht oder unentwegt geleugnet wird. The Jewish Chronicle vom 2.4.1910 schrieb: Der jüdische Mädchenhändler ist der fürchterlichste aller Ausbeuter menschlichen Lasters. Wenn die Juden ausgeschieden werden könnten, so würde der Mädchenhandel zusammenschrumpfen und verhältnismäßig geringen Umfang annehmen. Leider ist vieles daran wahr, bestätigt Rabbiner Rosenack auf einer Rabbinerverbandsversammlung in Frankfurt am Main. Wie unbefangen man auf jüdischer Seite dem Mädchenhandel gegenübersteht, zeigte der Vorschlag des Rabbiners Kohn aus Katowice, den Mädchenhändlern größere Geldsummen zu schenken, damit sie sich einem redlichen Gewerbe zuwenden könnten, denn sie wendeten sich nur aus Not diesem hässlichen Gewerbe zu. In dem 62. Bericht der Petitionskommission des Reichstages vom Jahre 1896 wird eine Denkschrift des Auswärtigen Amtes über den Mädchenhandel angeführt, worin es heißt: Die schlimmsten Missstände treten in dem Mädchenhandel nach Südamerika, besonders nach Argentinien, zutage. Es ist bekannt, dass eine weit verzweigte, mit großen Mitteln und guten Verbindungen arbeitende Kupplerbande, die fast durchweg aus galizischen oder russischen Juden besteht, fortwährend in europäischen Ländern, besonders in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz, Mädchen unter falschen Vorspiegelungen nach Südamerika lockt und sie dort an die Bordelle verkauft. Es hält indessen außerordentlich schwer, diesen Leuten, die mit größter Vorsicht arbeiten und in raffiniertester Weise ihr Treiben zu verbergen wissen, nachzuspüren und sie unschädlich zu machen. Da die Namen der in zahlreichen Mädchenhandelsprozessen Angeklagten keinen Zweifel über ihre Stammeszugehörigkeit ließen, griff das Judentum zu dem bei jüdischen Verbrechen üblichen Mittel, ihren Namen in der Presse zu unterdrücken. Statt sie an den Pranger zu stellen, werden sie auf diese Weise geschützt. Mit Recht verlangen wir Deutschen, dass Verbrecher, auch wenn sie deutschen Blutes sind, öffentlich genannt und gebrandmarkt werden. Das Judentum verhindert die Namensnennung der jüdischen Mädchenhändler, weil es die Rückschlüsse fürchtet, die von diesem gemeinsten, zugleich ausschließlich jüdischen Erwerbszweig auf die jüdische Rasse überhaupt zu ziehen sind. Der jüdische Handel mit Menschenfleisch stammt nicht erst aus jüngerer Zeit. Von jeher waren Juden Sklavenhändler und auch in Deutschland spielten sie zuerst als Händler, die kriegsgefangene Sklaven exportierten, eine Rolle. Schon zur Zeit Ludwigs des Frommen war ihnen der Sklavenhandel mit Christen unbeschränkt erlaubt. Es ist also eine Verdrehung der Tatsachen, wenn die Juden jetzt sich darauf ausspielen, als sei ihnen der Mädchenhandel von jeher durch ihre Religion verboten und von ihnen daher verabscheut worden. In der Praxis ist von solchem Abscheu keine Spur zu finden. Wenn ferner von jüdischer Seite darauf hingewiesen wird, dass die Mädchenhändler auch Jüdinnen verkaufen, so entlastet sie dieser Umstand nicht, sondern beweist, dass sie in ihrer Geldgier auch des letzten, leisesten menschlichen Gefühls bar sind. Dass der Mädchenhandel etwas einbringt, bezeugt nachstehende Angabe. Der erste Staatsanwalt, Mr. London in New York, erklärte anlässlich der Stiftung Rockefellers zur Bekämpfung des Mädchenhandels, dass an dem Mädchenhandel nach seinen langjährigen Berechnungen und Beobachtungen jährlich ungefähr die gewaltige Summe von 60 Millionen Dollar verdient würde. Die Zahl der in New York auf dem Wege des Mädchenhandels abgesetzten Frauenspersonen beliefe sich auf über 265.000 Weiße. Dazu kamen noch eine Unmenge Schwarze, die meistens an Privathäuser abgeliefert würden. Welchen Umfang dieses Gewerbe hat, beleuchtet eine Angabe der Novoje Vremja von 1913, wonach kurz vorher aus Südamerika 1000 Russen wegen Mädchenhandels ausgewiesen worden waren, die sich in ihrem Heimatort Warschau als waschechte Juden entpuppten. Es konnte festgestellt werden, dass alle diese Mädchenhändler ihr schmutziges Geschäft durch Hunderte von Unteragenten und Schleppern sowie Zuhältern in großem Maßstabe betrieben. Zu einer kennzeichnenden Begleiterscheinung des Mädchenhandels gehört die weitestgehend geübte Bestechung von Beamten im Polizei-, Gerichts- und Verwaltungsdienst. Ein Musterbeispiel hierfür lieferte der Prozess gegen den Menschen- und Mädchenhändler Samuel Lubelski, der im Februar 1914 in Beuthen zu 9 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Der Vorsitzende kennzeichnete in der Urteilsbegründung Lubelski als einen Mann, der gegen die Auswanderer geradezu unbarmherzig war, in dessen ganzer Existenz nur das Geld eine Rolle spielte, der den Handel mit Menschen so betrieb, dass er über diesen Handel mit lebender Ware vergaß, dass er es mit Menschen zu tun hatte, und der über Myslowitz eine Flut von Korruption gebracht hatte. In einem Prozess in Lemberg in den 90er Jahren gegen 27 jüdische Mädchenhändler erklärte der 64-jährige Angeklagte Schäferstein, am Mädchenhandel finde er nichts Anstößiges. Es sei ein Geschäft wie jedes andere. Der eine handle mit Obst, der zweite mit Kleidern, er habe mit Mädchen gehandelt. Die Rassegenossen dieser Bestien haben sich zu Hunderttausenden auf Deutschland gestürzt. Unter ihren Krallen windet sich das tödlich ermattete deutsche Volk, von den Regierungen im Stich gelassen. Die deutschen Mitjuden bekämpfen jede Beschränkung der Einwanderung dieser Hyänen als Verletzung der Menschenrechte mit allen Mitteln. Zur Verbrecherstatistik. Wer auf gewisse häufig vorkommende jüdische Vergehen hinweist, erhält leicht die Antwort, es gibt auch Deutsche oder Christen, die so etwas tun. Lässt doch auch Goethe den nicht sehr gedankentiefen und bequemen König Ahasversus auf die Anschuldigungen Hamanns antworten: Ich weiß das nur zu gut, mein Freund, ich bin nicht blind. Doch das tun andere mehr, die unbeschnitten sind. Das ist die wohlfeile Art, einer ernsten Beurteilung aus dem Wege zu gehen, sich das Nachdenken zu ersparen und von einer fatalen Tatsache abzulenken. Darum bedienen sich denn auch die Juden mit Vorliebe dieses ausweichenden Einwandes. Es ist nun an sich schon ein eigentümliches Verfahren, ein Vergehen damit entschuldigen zu wollen, dass es auch von anderen verübt würde. Es gibt in jedem Volke sittlich Gebrechliche und Verwahrloste. Die Missetat eines Einzelnen kann daher nicht einer Gesamtheit zur Last gelegt werden, solange es sich eben um eine vereinzelte Ausschreitung handelt, die von der Gesamtheit missbilligt und verurteilt wird. Es gibt jedoch gewisse jüdische Vergehen, die etwas Typisches besitzen und durch die Häufigkeit ihres Vorkommens in die Augen springen. Besonders kennzeichnend aber ist es, dass solche Vergehen von der jüdischen Allgemeinheit nicht verurteilt, sondern unter Umständen sogar in Schutz genommen werden. Der christliche Verbrecher wird verabscheut und aus der Gesellschaft ausgestoßen. Dem jüdischen Verbrecher widerfährt in der jüdischen Gemeinschaft nicht das Gleiche, es sei denn, dass er sich gegen jüdische Interessen und Gesetze vergangen hat. Nach unserer Kenntnis der talmudischen Lehren kann diese Erscheinung nicht befremden. Ein besonderes Maß der Oberflächlichkeit verrät es, wenn einen jüdischen Verbrechensfall ein gleichartiger nichtjüdischer gegenübergestellt und damit das beiderseitige Schuldkonto als ausgeglichen betrachtet wird. Die Juden bilden innerhalb der deutschen Gesellschaft rund 1% der Bevölkerung. Wäre also für eine gewisse Vergehensart in beiden Völkern die gleiche Anlage vorhanden, so müssten jedem jüdischen Vergehen 100 gleichartige deutsche Vergehen gegenüberstehen. Erst dann wäre auf beiden Seiten die gleiche Schuldhaftigkeit und Anlage zur Unsittlichkeit erwiesen. Es dürfte bei den meisten jüdischen Vergehen aber schwerfallen, auch nur annähernd diese berechtigte Forderung zu erfüllen. Nun sind es freilich nicht die groben, handgreiflichen und leicht erweisbaren Verbrechen wie Mord, Totschlag, Einbruch, Diebstahl und so weiter, die von Juden verübt werden, sondern die schleichenden Vergehen, die sich listig verbergen, schwer zu entdecken und oft juristisch kaum fassbar sind. Wucher, Betrug, gewerbsmäßiger Bankrott, Meineid, Hehlerei, Nahrungsmittelfälschung, Verführung, unzüchtige Handlungen und andere auf List und Trug gestellte Untaten können so fein eingefädelt sein, dass sie nur in seltenen Fällen ans Licht kommen und selbst im Falle der Anzeige oft nicht genügende Handhaben zu einer Verurteilung bieten. In vielen Fällen wird der Geschädigte durch sein Schamgefühl verhindert, eine gerichtliche Verfolgung zu beantragen. Die durch die Statistik erfassbaren Fälle ergeben daher kein hinlängliches Bild von dem Umfange der jüdischen Straftaten überhaupt. Sie bilden sicher nur einen geringen Bruchteil der wirklichen Übeltaten. Wenn in den vorangegangenen Abschnitten der Nachweis erbracht ist, dass das Judentum, soweit sich seine Geschichte zurückverfolgen lässt, stets von einer sich gleichbleibenden Sonderart gewesen ist, dass in seinen Denken, Fühlen, Handeln Züge vorwiegen, die es scharf von anderen Volkscharakteren abheben, so kann es nicht befremden, dass auch die Statistik der Vergehen und Verbrechen diese besondere Veranlagung bestätigt. In schrankenloser Eigensucht und gewissenloser Anwendung aller Mittel zur Bereicherung, hierin stimmen die Urteile aus allen Völkern und Zeiten überein, ist diese jüdische Eigenart hauptsächlich zu suchen. Jedoch reicht die ungezügelte Selbstsucht nicht aus, um alle jüdischen Vergehen zu erklären. Es gesellt sich ihr noch ein anderer Trieb hinzu, die unverkennbare Tücke, die eine Befriedigung in der Schädigung der nichtjüdischen Menschen findet. Ja, die rabbinische Lehre macht eine solche Handlungsweise zur Pflicht und erhebt sie zum religiösen Gesetz.